mit dem Status als feindlicher Ausländer verlor man natürlich das bisschen Normalität, das man bis dahin in London gehabt hatte. Den eigenen Spielraum arbeiten und schreiben zu können und auf eigene Faust irgendwo möbliert zu wohnen. Man unterlag strenger Überwachung und wir kamen ins Lager. Die Behandlung war fair und es ist keiner verhungert und wer krank war, wurde versorgt. Aber es war schrecklich für meine Frau und mich. Sie war Österreicherin, also nach Lage der Dinge seit dem Anschluss eben auch Deutsche. Und sie war in der kommunistischen Partei gewesen. Und wir hatten uns in London kennengelernt und geheiratet, kurz vor Kriegsausbruch. Dann kam die Anregung, nach Australien zu gehen. Nicht, dass man da eigentlich eine freie Wahl gehabt hätte, aber einen gewissen Spielraum hatte man halt. Und der Mann vom Homeoffice, der im Lager mit uns sprach, machte uns den Vorschlag, doch nach Australien zu gehen. Freilich auch dort in ein Lager, aber weit weg vom Krieg. Und alles mit größerer Bewegungsfreiheit. Das Lager in England war für uns unerträglich, dieses blanke Dahinvegetieren. Wir waren ja jung und wollten was tun. Als Hitler siegestrunken durch den Wald von Compiègne stampfte und Frankreich besiegt war, waren wir auf hoher See. 9 Wochen lang nach Australien.